willst Auto fahren auf der Autobahn und schon stehst du im Stau. Hinter dir drängelt einer, so ein dicker Kleiner, und blinkt dich wütend an. Er kommt nicht vorbei und das macht ihn verrückt, denn der Mann muss immer der Erste sein, immer der Beste sein, am besten besser liegen und am besten besser stehen. Er muss immer ganz vorne sein, immer im Vorteil sein, am besten besser essen und am besten besser gehen. Du willst Urlaub machen, eine schöne Zeit dir machen, ganz einfach am Pool. Doch schon seit morgens vier ist dieser andere hier und klaut dir dein Liegestuhl. Es macht ihn verrückt, wenn ein anderer da liegt, denn der Mann muss immer der Erste sein, immer der Beste sein, am besten besser liegen und am besten besser stehen. Er muss immer ganz vorne sein, immer im Vorteil sein, am besten besser essen und am besten besser gehen. Doch ich reg mich nicht auf, denn ich weiß ganz genau, wenn es zum Ende hingeht, dann drängelt er sich wie sonst auch einfach vor, denn sonst käme er ja zu spät. Doch ich reg mich nicht auf, denn ich weiß ganz genau, wenn es zum Ende hingeht, dann drängelt er sich wie sonst auch einfach vor, denn sonst käme er ja zu spät. Er sitzt im Kino vor dir, steht zehnmal am Buffet, wenn's was Besonderes gibt. Er ist ja so gehetzt, sonst wär ja was besetzt, sein Herz macht es kaum mehr mit. Und kommt dann der Tag mit seinem Infarkt, will er den besten Sack mit diesem Goldbeschlag, will er das beste Grab, weil er keine Reste mag. Am besten besser liegen, am besten besser stehen, er muss immer ganz vorne sein, immer im Vorteil sein,